Engagiert, aber parteilos. Das war aus Naumburg ein Bericht von Susanne Arlt. Wie kommt es, dass die Parteien für die Gemeinderäte kein Personal mehr finden und welche Konsequenzen hat das für die Demokratie? Ich bin verbunden mit Thomas Krüger, dem Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung. Schönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Herr Krüger, warum wollen sich so wenige Menschen auf kommunaler Ebene engagieren? Das hat sicherlich mehrere Gründe. Auf der einen Seite haben wir es insgesamt mit einer Krise der Repräsentation zu tun. Das heißt, alte Institutionen, bekannte Institutionen, wie zum Beispiel Parteien, aber das sieht man auch bei Gewerkschaften, Kirchen, haben immer mehr Schwierigkeiten, dauerhaftes Engagement zu rekrutieren. Junge Leute wollen sich heute eher projektorientiert engagieren. Zum Zweiten ist es so, dass in ländlichen Regionen, das ist ja eben schon angesprochen worden, auch in schrumpfenden Regionen es besonders schwer fällt, entsprechend Engagement zu rekrutieren. Und zum Dritten muss man sich auch die Regionen selber genau angucken. Sachsen-Anhalt in der ehemaligen DDR hat natürlich auch mit einer besonders zugespitzten Situation in der Parteienlandschaft zu tun. Viele Menschen misstrauen eigentlich Parteien und der Politik generell und meiden sie. Und das kommt natürlich dazu, dass die gesamte Mitgliederstruktur über die Jahre, das ist nur 20 Jahre her, der Mauerfall, einfach zu alt wird, überaltert und man ein echtes Nachwuchsproblem bekommt. Nun kann man dann ja verstehen, dass die Menschen bei den Parteien eher skeptisch sind, aber wer wirklich etwas bewegen will, der könnte sich doch sagen, gut, dann fahre ich halt auf dem Ticket von CDU oder SPD und mache mit im Gemeinderat und da kann ich richtig was bewegen. Warum machen das so viele nicht? Na, ich glaube, der Bericht zeigt, dass sich da zurzeit etwas ändert. Parteien lernen dazu vor allem, dass sie sich öffnen müssen, dass sie andere Formen der politischen Kommunikation auf den Weg bringen müssen. Und das ist zum Beispiel die Form, Leute bereits in die Programmbildung einzubeziehen und ihnen dann als Nichtparteimitglied Mandate anzubieten. Das führt ja letztendlich dazu, dass auch ein Prozess der Integration von Leuten, die sich auf einer solchen Liste aufstellen, stattfinden kann. Die ein oder andere wird vielleicht später in die Partei eintreten, aber hat eben jetzt schon Teil an der Richtung, die diese Partei nimmt. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Man kann sowas nur begrüßen. Die Öffnung der Parteien wird ja in der Öffentlichkeit immer verlangt. Hier ist mal ein konkretes Beispiel da, dass sie tatsächlich auch gelebt wird. Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, hat man auch gar keine andere Wahl mehr. Wie wichtig ist denn die kommunale Ebene für die Politik und die Parteien? Also wenn man sich die Kommunalpolitik im Detail anguckt, finde ich, ist sie eigentlich eines der Herzstücke von Politik, weil dort beginnt in der kommunalen Selbstverwaltung Demokratie vor Ort. Und zwar Demokratie bei den Entscheidungsprozessen im Allertäglichsten, im Kleinsten. Also die Kommunalpolitik runterzuschreiben, weil die entscheidenden politischen Fragestellungen auf der Länder-, der Bundes- oder sogar der Europaebene passieren, ist eine Gefahr, nämlich die Gefahr, dass man den Alltag aus dem Blick bekommt. Und Kommunalpolitik ist Alltag pur. Ist die kommunale Ebene auch so etwas wie ein Ausbildungsbetrieb für Jungpolitiker? Natürlich. Die Erfahrungen auf dem Weg zu einer politischen Karriere sammelt man zuerst in der Kommunalpolitik. Es ist ja nicht mehr so wie 1989 und 1990, als man auf einen kompletten Elitewechsel angewiesen war und deshalb einfach von überall her Leute für alle möglichen Ebenen suchen musste. Heute ist es so, dass man sich die ersten Meriten in der Kommunalpolitik verdient. Man trifft da übrigens auch auf sehr viele junge Parteimitglieder, auf junge Leute, die sich für Politik interessieren, die dort ihre ersten Schritte gehen, ihre Erfahrungen sammeln. Und die Erfahrung von Kommunalpolitik für die jeweilige Landes- oder Bundes- oder Europaebene ist nicht die allerschlechteste. Das kann man wirklich nicht sagen. Sie sagten, es ist ein Herzstück der Demokratie. Um es vielleicht noch ein bisschen konkreter zu machen, sind die Möglichkeiten, als Politiker Erfolgserlebnisse zu haben auf kommunaler Ebene viel, viel größer als auf Landes- oder Bundesebene? Ja, da steht Erfolg und Misserfolg natürlich genau wie überall beieinander. Aber der Erfolg, der hat eben einen konkreten Namen und ein konkretes Gesicht. Und jede kommunalpolitische Entscheidung, die zu Erfolgen für die eigene Partei, für die eigene Stellung in der Partei führt, ist natürlich etwas, woran man sich längerfristig aufrichten kann. Aber auch in der Kommunalpolitik hat man Misserfolge. Man sieht, Politik ist auf Kompromisse angewiesen. Und Kompromisse heißt, man muss auch immer von seinen eigenen Positionen, seinen eigenen Einsichten und Überzeugungen ein Stück zurückweichen, um Mehrheiten zu gewinnen. Und diese Erfahrung wird auf der kommunalpolitischen Ebene auch gemacht. Auch Abstimmungsniederlagen gibt es. Und daran muss man sich, finde ich, gewöhnen. Politik ist kein Zuckerschlecken, sondern das hat immer etwas mit Erfolg und Misserfolg zu tun. Vielen Dank, Thomas Krüger, der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, zum Problem der Parteien auf kommunaler Ebene Kandidaten zu finden und wie sie neue Wege suchen. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Damit wird es 7:56 Uhr, 4 Minuten vor 7.